Hallo und herzlich willkommen zum 23. ConnenCast. Heute wieder einmal mit aktuellen Ereignissen aus der Welt von Detective Conan. Und mit dabei ist heute mein ehrenwerter Kollege Borsti oder Basti. Hallo. Ja, wir moderieren heute zwar das erste Mal zusammen, aber ich denke mal, das wird ganz gut klappen. Christian ist heute auf dem Mega-Manga-Tag in Erlangen, hat dann nächste Woche bestimmt wieder einiges zu erzählen im Auto. Ja, ich würde mal sagen, fangen wir dann auch direkt mal an. Und zwar geht es dann direkt los mit dem vierten Schreibwettbewerb, der bei uns im Wiki gestartet ist. Seit dem 16. September 2010 dürft ihr wieder Artikel dazu anmelden und habt dazu noch bis zum 16. Oktober Zeit, also genau einen Monat. Wir hatten ja im März und April schon mal über den dritten Schreibwettbewerb berichtet. Jetzt geht's in die vierte Runde und ja, ihr habt da Zeit, eure Artikel anzumelden und die werden dann danach von einer Jury bewertet, in der auch ich wieder sitze. Und wenn ihr Glück habt und eure Artikel dann auf Platz 1, 2 oder 3 landen, dann könnt ihr sogar einen Detective Conan Manga gewinnen, den ihr euch dann frei aussuchen dürft und den ihr auch kostenfrei nach Hause geschickt bekommt. Also es lohnt sich auf jeden Fall mitzumachen, unter euren Artikel anzulegen und dann für den Schreibwettbewerb vorzuschlagen. Drei Anmeldungen haben wir bis jetzt schon. Das ist zum einen der verschlossene Raum, dann ein Artikel über den 11. Kinofilm, die azurblaue Piratenflagge oder wie der heißt, und dann noch ein über Fall 199, wo es dann um die rote Wand geht mit Kansuke Yamato und Yui Torada. Und ja, wir hoffen, dass da noch einige dazukommen, damit wir auch wieder mal ein spannendes Wettrennen um die ersten Plätze haben. Ja, soweit dann zum Schreibwettbewerb. Ja, nochmal ganz kurz am Rande, kann ich mich denn bei dem Schreibwettbewerb anmelden? Ja, auf jeden Fall. Also du hast die Möglichkeit, einen neuen Artikel zu schreiben im Wiki bei uns unter detectivecorner-wiki.com und den darfst du dann auch zum Schreibwettbewerb anmelden und dann hast du vielleicht die Chance, einen Band zu gewinnen. Also, es kommt natürlich ganz darauf an, wie gut du schreiben kannst und so, aber das ist ja, das lernt man eigentlich auch alles im Deutschunterricht und ein bisschen an den Qualitätsstandards halten und so und dann klappt das schon. Also, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ist da das Motto. Also, mitmachen kann sich lohnen. Dann würde ich noch gerne verkünden, dass unser Conan News Twitter-Account, der hat jetzt die erste Marke von 100 Followern geknackt. Also da einen herzlichen Dank für, dass ihr uns so zahlreich folgt und dass euch die News so brennend interessieren. Falls ihr uns noch nicht folgt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Ihr findet unsere News immer auf twitter.com/ConanNews zusammengeschrieben. Groß- und Kleinschreibung ist egal. Ja, wäre nett, wenn ihr uns folgt und wenn nicht, dann eben nicht. Also seid ihr selber schuld, wenn ihr dann die neuesten Informationen nicht gleich bekommt. Also ja, dann würde ich sagen, machen wir mal mit Detective Conan weiter und dann geht's ja gleich los mit den aktuellen Anime-Episoden. Christian ist ja heute leider nicht da, aber Basti hat sich da auch ein bisschen schlau gemacht mit der Episode 587, wo es dann um Kaito Kid geht. Also wir haben das so ein bisschen aufgeteilt. Ich glaube, er hat den ersten Teil der Episode gesehen und nicht den zweiten. Also ich kann ja auch immer aus Manga-Erfahrung dann nachher sprechen, wie das dann mit der Folge, was dann da genau passiert. Willst du anfangen? Ja, dann fange ich jetzt mal mit der ersten Episode von 587 an. Und zwar geht es da um die Detective Boys und Kaito Kid natürlich. Jedenfalls kommen die gerade aus der Schule und vor der Schule, also vor dem Schultor, sind einige Reporter und die halt fragen, ob Conan mal wieder Kaito Kid versucht zu schnappen. Und ja, jeweils ist denn Sonokos Opa, der lädt die Detective Boys halt ein, Kaito Kid zu schnappen. Und zwar hat er eine Statue, also mit dem Trick, also hat eine Statue, Kirins Horn heißt sie. Und ja, die will natürlich Kaito Kid mal wieder haben. Und schickt natürlich eine Einladung, schickt natürlich ein Schreiben, dass er vorbeikommt und sich das Kirin Horn holt. Ja. Und zwar werden die dann halt mit einem Auto, also die Detective Boys kriegen zu einige eigene Jacken mit eigenen Initialen von den Opa von Sonoko. Ja, dann werden die halt da hingefahren zu dem Haus zu dem Ort halt, wo das Kirin-Horn verwahrt ist, also ja, verwahrt ist. Und die sollen halt Kaido Kid versuchen zu schnappen. Und zwar ist das Kirin-Horn in so eine Konstruktion, die schlau gemacht wurde, die eigentlich, wo keiner rankommt, ohne, also da kommt kein Einzelner eigentlich ran. Jeweils sind so am Ort sind noch drei Reporter, also zwei Männer und eine Frau, so wie ich das richtig glaube ich jeweils, dass es so ist. Ja, Ja, ist jeweils, korrekt. ja gut, und danke Philipp für die Erläuterung. Ja, jeweils, ist das, sind da vier, sind das, Philipp, wie heißt das jetzt? Da sind vier so eine. Säulen oder Ja, genau, Säulen. Und in jedem muss ein Schlüssel und der muss, die müssen gleichzeitig gedreht werden, damit das, damit man das, den, also die eine Säule in der Mitte öffnet, wo halt das Kirinhorn ver, also wo das halt drin steckt. Und ja. Das kann man eigentlich nicht schaffen, weil das muss man gleichzeitig drehen und das ist für einen Einzelnen eigentlich unmöglich. Und jedenfalls wird es auf einmal dunkel. Und ja, auf einmal hört dann halt ein Knacken und alle Detective Boys, also gehen alle gehen auf einmal zu jenen, also vier Säulen sind ja, also vier Boxen und dort verteilen sie sich halt und in der Mitte halt kommt denn, Conan steht da so. Und wie immer merkt er was hinter sich und jemand, also Kid, denke ich mal, macht ihn mit den Elektroschocker von hinten über, also, ja, also macht ihn damit außer Gefecht setzen. Und er liegt dann halt auf dem Boden, dann geht das Licht an. Und die Schlüssel hängen dann noch am, also an den Haken. Und das Kirinhorn ist verschwunden. Es ist natürlich ein großer Aufruhr. Keiner kann sich das vorstellen, wie man das halt gemacht hat. Ja. Und du weißt es auch noch nicht. Weiß ich leider nicht. Ich weiß jetzt nur noch, dass denn Ei ganz schlau wird, also wie ein Detektiv handelt und denkt und halt den Fall lösen wollte. Also sie fängt an, den zu lösen, glaube ich. Ja, das wird sie auch tun. Soll ich dann mal weitermachen? Ich nehme mir einfach mal das Ja. Wort. Okay. Dann geht es natürlich weiter mit der Episode 587. Und ja. Dort wird der Fall dann auch aufgelöst. Also die Detective Boys haben sich im Dunkeln an die vier Säulen gelehnt und damit dann den Mechanismus ausgelöst in der Dunkelheit. Und dann hat Kaido Kid in seinem Anschreiben ja auch irgendwas geschrieben von Regen. Und dann wurde das Fenster aufgemacht und deswegen setzen die Detective Boys alle ihre Kapuzen auf. Und so kam dann eine Nachricht an alle vier Säulen dran. Weil Kaido Kid die vorher schon an den Rücken der Detective Boys angebracht hat, aber da war ja die Kapuze dann drüber und dann haben sie sich die Kapuze aufgesetzt und dann sind die da halt eben an die Säule ran und dann sind die Nachrichten an den Säulen kleben geblieben. Ja, so ist es dann Kaido Kid gelungen, das Kirins Horn da rauszuholen. Ja, dann gelingt es ihm am Ende doch noch, sich als kleines, als Kind zu verkleiden, was er ja eigentlich als Ziel hatte. Und ja. Ja, dann, also er verkleidet sich als Genta, aber Conan fällt das natürlich auf und die ganzen anderen Leute, die rennen dann alle raus und dazu muss man auch sagen, er hat sich vorher als Nakamori verkleidet und dann kam Nakamori rein, hat alle Personen mit einem Stempel versehen, außer eben Kaido Kid, der sich als den falschen Nakamori also auch als Nakamori ausgegeben hat, aber da waren da ja eben zwei. Und dann war nur der Falsche ohne Stempel im Gesicht. Und dann wollte Nakamori den eben fangen. Dann war wieder Dunkelheit und er hat sich dann als Genta verkleidet. Also geht er eigentlich nicht, aber er hat ein Loch in den Boden gemacht und sich dann da eben so halb nur über dem Boden befunden. Und die andere Hälfte seines Körpers war unter dem Gebäude. Da ist ja, das ist ein Tempel, wo dann eben so. Unter ein bisschen Luft ist Und so hat er es dann geschafft, sich auch als Kind zu verkleiden. Und die anderen sind dann im Irrglauben, dass Kaito Kid geflohen ist, sind sie dann raus. Aber Conan ist natürlich aufgefallen, dass mit Genta irgendwas nicht stimmt, der dann da drin steckte. Nämlich war sein Dings im Kopf, ich weiß nicht, was das da im Kopf ist, was er hat, dieses runde Teil. Das war auf der falschen Seite und deswegen ist ihm das aufgefallen. Er ist zurück in das Gebäude, ist dann dort auf Kaido Kid gestoßen. Der hat ihm das Kirin-Horn zurückgegeben, weil er es irgendwie nicht gebrauchen konnte oder so, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Auf jeden Fall ist er dann geflohen und hat sich dann als Wachmann verkleidet und ist dann geflohen. Und die Wachmänner verfolgen ihn dann eben auf Conans Hinweis und Kaido Kid denkt sich, dass er ganz leicht entkommen kann, aber das ist gar nicht so, denn Conan hat Kaido Kid hinten auch eine Nachricht auf seinen Rücken raufgeklebt. Also so nach dem Motto, Rache ist süß. Aber ja, dann ist das auch schon das Ende der Episode und nächste Woche ging es dann, also diese Woche, letzte Woche, ging es dann weiter mit der Episode 588. Das war dann die Filler-Episode um den Bauern mit Kogoro da. Und da wird jetzt Basti noch was zu erzählen. Ja, nochmal ein ganz kleines, was mir mal so aufgefallen ist. Irgendwie kann Kaito nie irgendwas von seinen geklauten Gegenständen, kann er nie irgendwas gebrauchen. Finde ich Doch, ich jetzt glaube, manchmal hat irgendwie. er schon was mitgenommen. Weiß ich jetzt gar nicht so. Echt? Aber er Das ist lässt. mir noch nie Ja, mir ist auch aufgefallen, erzählt. dass er oft was zurücklässt und irgendwie. Ich glaube, das sind auch Tricks von Suzuki und Nakamori, dass sie da irgendwie Fakes immer so hinlegen und so. Also, Ja, denke ich mal auch. hast aber schon recht. Ja gut. So, dann fange ich jetzt mal mit der Erzählung von Folge 588 an. Das, wie Philipp schon gesagt hat, ist eine Füllerfolge, also enthält keine wichtigen Informationen zur schwarzen Organisation. Ja, jedenfalls fängt das an. Die Ran, Kogoro und Conan stehen halt auf dem Dach eines Gebäudes, wo halt eine kleine Farm, so auf Deutsch gesagt, ist. Das sind vier Beete. Und jedenfalls, die wollen halt helfen, Rands Bekannte beim Ernten, also sie wollen die halt helfen beim Ernten. Ja, da sind dann noch drei andere Charaktere. Zwei, also eine Frau, das ist eine Büroangestellte und die wohnt halt gleich unter dem Dach, also in der nahegelegenen Wohnung. Und noch ein Mann, das ist auch, glaube ich, ein Büroangestellter. Und halt noch ein alter Mann, den die halt alle schreien können, weil er sie halt immer die Ernte, weil er halt immer die Ernte von den anderen kaputt macht und einfach das Beet zerstört. Und ja, die merken halt, dass sie den schreien können, beleidigen den halt auch. Und ja, dann fängt es halt an. Nächsten Tag fängt das, also kommt dann gleich das Bild. Kogoro hat sich halt wie so eine Stroh, wie heißt das jetzt? Bauer oder ja, was hat sie halt. meinst du? Ja, seine Vogelscheuche, genau. Hat sich halt so einen Hut draufgesetzt. Also was eine Vogelscheuche auch immer hat. Ja, und halt ein Spachtel oder was er, glaube ich, hat. Das ist, glaube ich, ein Spachtel. Und ja, und ist halt voller Energie und will halt auch ein Beet eigentlich haben, glaube ich. Sie kommen halt aus dem Fahrstuhl, gelangen auf dem Dach und sehen halt den alten Mann, also der immer böse ist. Also der, die immer schadet. Und der liegt halt tot und sie gehen halt hin. Conan entdeckt halt eine Wunde an der Stirn und merkt gleich, dass das ein Mord sein muss. Alle gehen, dann kommt auf einmal, also dann kommt Inspektor Maigret. Ja, und die interpretieren das erstmal, dass es das ein Unfall sein muss, dass er vielleicht am Dach geguckt hat und dann halt nach hinten gestoßen ist und dann halt mit dem Kopf aufgestoßen ist. Und Conan merkt halt das an zwei Merkmalen, also einmal die Wunde an der Stirn und einmal, dass da noch ein zweites Handtuch liegt, obwohl schon eins drum gewickelt ist. Ja. Ja, den tanzen halt die drei Verdächtigen dort auf, also die vier eigentlich. Ja. Dann müssen die halt die Alibis überprüfen. Die Frau, also die Bürofrau, die gleich darunter wohnt, hat ge geschlafen bis um 10, also wo der Vorfall passiert ist. Die Bekannte von Ran hat im Büro gearbeitet, hatte also keinen Zeugen demnach. Und der Mann, also der andere Büroangestellte, war halt einkaufen also hat sich Stroh gekauft. Ja. Also keiner hat einen sozusagen Zeugen. Und alle sagen dann halt, sogar wenn er stirbt, macht er uns noch Ärger, einhandeln. Und die Frau, die halt unter dem Dach wohnt, in der Wohnung, halt sagt dann halt, macht halt einen verdächtigen Eindruck auf Conan, weil sie halt eine, also weil sie halt einen Kommentar loslässt und sagt, hätte er sich mal nicht den Kopf aufgestoßen. Und da merkt Conan halt, dass sie eigentlich die Mörderin sein muss, weil keiner hat vorher den Tatort gesehen und Inspektor McElroy hat auch nichts erwähnt, wie halt der Tatort, also wie halt gestorben sein muss. Und ja, dann gehen sie halt alle hoch. Und Conan findet aber noch keine Beweise, wie halt den Täter überführen muss, also überführen soll. Und weiß auch schon, wie die Konstruktion abgelaufen ist. Und zwar hat die Frau, die halt unter dem Dach wohnt, in der Wohnung, hat halt den angerufen, unterdrückt natürlich. Er sollte runtergucken. Und über den Geländer hing halt ein Handtuch, der einen Stein verdeckte. Und sie zog halt an den Band, dass den Stein nach oben an den Kopf, also der Stein schoss dann genau an seinen Kopf dran. Und er flog halt nach hinten. Und ja, der Stein ist ja natürlich kaputt gegangen und lag halt in ein anderes Beet. Und ja. Hier wird, das Handtuch war ja auch dreckig. Und das Herrn, also das Handtuch. Ja, genau, das Handtuch. Lag er denn auch dreckig halt da. Und hier wird, sind schon alle in dem Begriff zu gehen. Denn macht Conan halt. Kogoro mit dem Narkosechronometer wie üblich narkonisieren. Narkonisieren, mir fällt gerade der Begriff nicht ein. Macht den halt betäuben und jedenfalls lehnt er sich halt dann in seinen Schlaf, trippt da halt an die Vogelscheuche und sieht dann halt aus wie eine Vogelscheuche und sagt dann halt: Megorea, bitte kommen Sie zurück alle. Ich kläre den Fall jetzt auf. Und ja, Conan klärt halt den Fall auf, wie das halt passiert ist. Und dann sagt er halt zu dem Beweis, dass die Frau halt noch das Beweisstück, die Schnur in der Wohnung haben, sei, also dass sie noch die Schnur in der Wohnung sein muss. Und ja, so überführen sie halt den Täter, also die Frau. Und sie weint dann halt, fliegt auf den Boden mit dem Motiv, dass halt das Beet von dem Vater war, die Blumen. Ja, dass das Beet halt von dem Vater war und dass der alte, störrische Mann halt sie immer, also hat das Beet immer wieder kaputt gemacht und das konnte sie ihm einfach nicht verzeihen und deswegen hat sie ihn halt getötet. Und jedenfalls ist sie dann im Polizeiwagen und fährt weg und das war's eigentlich. Da würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur Bewertung der Episoden. Wir haben ja im letzten News-Podcast schon mal damit angefangen, die ganzen Episoden und Kapitel zu bewerten mit jeweils maximal 5 Detective Boys Abzeichen. Und da würde ich sagen, führen wir diese Tradition jetzt einfach mal fort. Ich fange einfach mal an mit Episode 587. Das ist eigentlich ein sehr gelungener Abschluss. Auch die Anime-Version fand ich dazu sehr gut. Habt ihr auch mal gesehen? Als Abwechslung. Also ich kann dem 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also das ist wirklich sehr gelungen und auch ja, der Fall an sich ist sehr interessant gestaltet und bringt ein paar neue Aspekte. Das mit dem Licht ist zwar alt, aber dass sich halt als Kind verkleiden und so, habe ich auch letztes Mal schon alles gesagt. Also ich gebe dem Ganzen 4 von 5 Detective Boys Abzeichen und ja, wie viel Abzeichen würdest du der Episode geben? Ja, also ich stimme dir überein. Also 4 von 5. Ist schon okay. Ja, okay, dann sind wir meiner Meinung. Ja, Episode 588, die Filler, die fand ich eigentlich recht gut. Hab da aber nach ungefähr der Hälfte ausgeschaltet, weil ich das einfach, Filler sind nicht so mein Ding. Fand es aber recht interessant und so mal ein paar neue Aspekte. Kogo als Bauer, ich denke mal, das wird ein einigermaßen guter Zuschauermagnet sein für die Anime-Serie. Dass auch mal wieder ein paar einschalten, die es einfach nur lustig finden und da einfach mal Kogoro als Vogelscheuche oder so Bauer oder was ich was sehen wollen. Also ich gebe dem Ganzen einfach mal 3 von 5 Detective Boys Abzeichen und 5 von 5 Filler-Episoden Abzeichen. Also das ist Für mich eine sehr gelungene Filler-Episode. Also 3 von 5 Detective Voice Abzeichen. Da sind wir mal wieder einer Meinung, wollte ich mal sagen. Ja, dann ist ja gut. Ich Wir haben halt. freu mich mal wieder, wenn eine Folge mit den, also über die schwarze Organisation kommt. Ne, da ist leider momentan nichts geplant. Also, der selbst im Manga ist noch nichts wie mit Organisationen. Dann wird im Anime auch nichts kommen. Und Filler gibt's damit ja nicht. Das ist ja schon mal. Das ist ja schade. Naja, was soll man machen? Also, ich hoffe auch, dass im Manga nochmal was kommt. Also, da kommen wir ja später nochmal zu. Jetzt geht's erstmal weiter mit diesen nächsten Episoden, die jetzt so im Oktober kommen werden. Ist ja bald schon Oktober. Und zwar erschien ja jetzt letzten Samstag, also wenn ihr den Cast hört, war ja schon Samstag, da erschien die erste Folge mit Eri wieder. Da geht's mal wieder um Eri und Kokoro und so, ihr wisst schon. Und da folgt noch eine zweite Folge zu, am 2. Oktober. Dann gibt's eine Woche drauf, am 9. Oktober, bereits um 17:30 Uhr. Oder erst um 17:30 Uhr, ich weiß nicht. Hier in Deutschland erscheinen die Episoden immer um 11 Uhr. Könnt ihr mal dann irgendwie, wie ist denn die Umrechnung? 7 Stunden sind das, ne? Dann erscheint die um 10:30 Uhr Da schon. müsste sein. Dann erscheint die Folge um 10:30 Uhr hier in Deutschland. Also 17:30 Uhr in Japan, das ist eine Wiederholung von der Folge 10. Die Erpressung des Profifußballspielers. Das gab es auch schon mal. Das gibt es auch schon auf Deutsch im Manga und auch schon als Anime aus Band 7 oder 8 oder eben Episode 10. Da habe ich neulich auch einen Artikel im Wiki drüber geschrieben, aber das tut jetzt hier nicht zur Sache. Am 16. Oktober, 16. Oktober, kommt dann das Haus, in dem ein Aquarium steht. Wieder eine Filler-Episode. Mal gucken, was das wird. Das Haus, in dem ein Aquarium steht, klingt jetzt nicht ganz so überzeugend, aber naja, wenn da schon jemand wegen eines Beetes umgebracht wird, dann wahrscheinlich auch wegen eines Aquariums. Wer weiß, was sich die Tiere ausgedacht haben. Oh mein Gott. Aber vielleicht wird er Das sind darin ja, ein. vielleicht wird er ertränkt. Das wäre ja auch mal was. Im Aquarium. Vielleicht oder durch einen Fisch, der Gift enthält. Ja, das kann auch sein. Also mal gucken, was die Anime-Produzenten da für uns parat haben. Am 23. Oktober kommt dann wieder was mit Sonoko, vermute ich mal. Also der Episodentitel klingt mir so ziemlich danach. Und in Band 68 gibt es eigentlich noch einen Fall, der da so übrig ist. Und das ist nämlich der mit Sonoko. Und dann gibt es am 30. Oktober noch die zweite Episode dann zu dieser, nicht Triologie, sondern Zweiologie oder Duologie oder zu diesem Duo. Ist gut. Ja, das sind dann die Episoden bis 593. Ich denke mir, wir sind bald schon über 600, also in diesem Jahr auf jeden Fall noch. Ja, ich erwarte mir eigentlich, hoffe mir mal ganz viel von diesen Episoden. Ist ja auch ziemlich viel dabei. Eine remasterte, also neu aufgelegte Folge. Dann eine Filler-Episode und dann noch was mit Eri und was mit Sonoko. Also ist ziemlich viel Abwechslung im Oktober da mit dabei. Muss ich schon sagen, gefällt mir. Das werden wir natürlich auch alles hier im Concast noch durchsprechen. Also da keine Panik. Ihr werdet da noch drüber informiert. Naja, ich würde mich mal wieder über eine AG-Folge freuen. Also, die finde ich immer am Ja, das kommt spannendsten. noch. Da habe ich im Manga noch was Passendes parat. Da kann man sich schon freuen, wenn ihr. Ja, die bin ich mal gespannt und freue mich halt. Auch ein ziemlich langer Fall sogar. Also, das ist der längste Fall, den es bisher gab im Detective Echt? Conan. Wie Ja? viele Folgen, weißt Nein, du es? nicht der längste. Das geht ja. Es kommt jetzt aktuell ja gerade noch der längste in London. Der ist noch Ach länger. so. Aber das ist der zweitlängste, den es jemals Kommt gab. ihr denn im Fernsehen? Ja, irgendwann bestimmt auch nochmal. Also in Japan. Also in Ah, Deutschland dann natürlich freue ich mich. nicht. Ja, ich denke mal, Zap wird denn schon. Ja, ich denke mal so 3 oder 4 Episoden könnte man dazu schon machen. Also 4 vermute ich mal eher. In 3 kann man das gar nicht abhandeln, was alles passiert. Es sei denn, da wird ziemlich viel geschnitten und rausgelassen und so weiter. Ja. Dann haben wir natürlich noch ein neues Ending. Da haben wir letztes Mal auch schon drüber berichtet. Das Ending 36. Tomorrow is the last time von Mai Kuraki. Ich habe mir das ja auch mal angehört. Also ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Es ist eine gelungene Ablösung vom Ending 35 von Hello Mr. My Yesterday, das ja so mit mein Lieblingsending ist. Das Ending 36 gefällt mir fast genauso gut. Oder eigentlich merkt man den Unterschied gar nicht so, muss ich ehrlich gestehen. Also irgendwie, ja, Also das Ending 36 ist sehr, sehr schön und ich gebe da einfach mal fünf Detective Voice Abzeichen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben. Also das ist, soll man sich auf jeden Fall anhören. Ist sehr gelungen, finde ich. Also meine Favoriten sind eigentlich Opening 8 und 9. Ja, Also hier der geht's. Winzing Kralala Ja, das kenne und ich auch. Aber wir sind hier der bei so schönste, Endings. finde ich. Wir sind hier bei Also gut. Endings. Das ist anderer Stil. Da ist immer Also, so ein bisschen so tut mir ausleitend. leid für meine. Ja. Hast du das Ending schon gehört oder? Also in Nein, ich Episode. höre das eigentlich nicht. Da hast du wahrscheinlich Episode 588 ohne Opening und Ending gesehen. Sehr böse. Oh, dann habe ich das doch schon gehört. Okay, und wie findest du es? Na, nicht mein Stil, also. Also nicht mein Stil, würde ich mal sagen. Und wie viele Abzeichen gibt es dafür? Wenig. Na, zwei? Also da liegen wir ja mal nicht, haben wir nicht den gleichen Nenner gefunden. Also. Ja, leider. Naja. Okay, dann machen wir mal weiter mit dem aktuellen Manga in Japan. Da haben wir jetzt ja, wie ich schon erwähnt hatte, diesen neuen Endlosfall, oder ich weiß nicht, wie lange der geht. Auf jeden Fall länger als der Fall mit Heiji und Kazuha, das steht jetzt schon fest. Ich fange mal an mit Kapitel 748. Ach, diese Zahlen immer, das ist. Also das ist der sechste Teil von diesem Fall in London. Und ja, Ran, Kogoro, Conan und Professor Agatha sind immer noch in London. Und sie schalten jetzt auch die Polizei ein, in diesem Fall, wo die ja schon die Hinweise haben, dass Hades Sabara, so ist der Name des Täters, an einem Samstag irgendwo einen Anschlag machen wird, und zwar einen ziemlich großen. Ja, sie teilen den Code der Polizei mit, die kann aber nichts machen, weil sie eben nicht wissen, an welchem Samstag das ist. Und es sind immer noch zwei Gebäude über, die noch nicht Teil des Codes sind. Und daraufhin holt dann Conan, nicht Conan, Kogoro macht es diesmal sogar. Der holt eine London-Karte raus, trägt die ganzen Punkte der Gebäude ein, verbindet die. Und dann kommt, oh Wunder, die Form eines Tennisschlägers raus. Und Tennisschläger, da haben wir natürlich eine Verbindung. Das ist dann natürlich Minerva Glass. Ja, die hat ein Tennismatch im Wimbledon-Stadion. Und da ist natürlich sehr wahrscheinlich, dass dann der Anschlag an diesem Tag sein wird, wo sie dann gerade ihr Match da hat. Zumal ja auch ihr Bruder die Absicht da mit diesem Zettel da bekommen hat. Und ja, dann begibt sich Minerva Glass am Samstag zu diesem Tennismatch. Und ja, man erfährt dann auch noch die Absicht, warum denn Hades Sabara, der Name des Täters, immer noch, denn Minerva umbringen will. Und zwar, bevor, als ihre Mu als seine Mutter im Sterben lag, da hat er sein ganzes Geld auf Minerva gesetzt in einem Tennismatch und er hat das dann alles verloren und deswegen will er sie jetzt umbringen. Also das ist wieder mal so eine Racheaktion und ja, deswegen konnte die Mutter dann nicht mehr operiert werden. Und ja, Conan Ran, Kogoro und der Professor begeben sich dann Die Mut natürlich. Wie? Ja, die die Mutter? Motive sind denn auch, die Motive sind denn auch immer irgendwie voll traurig, finde ich. Ja, das ist eigentlich immer das Gleiche, so in etwa. Naja, Ran, Kogoro, Conan und der Professor begeben sich auf jeden Fall zu diesem Stadion, um dann natürlich den Anschlag da zu verhindern. Und sie haben dann ja keine Karten, aber dann schafft es, treffen sie dort auf Diana Kingston, das ist ja die ganzen vier da nach London eingeladen hat. Dann schafft es Conan mit einer Notlüge, Diana dazu zu überreden, noch Karten zu kaufen. Ja, und dann ist Minerva im Stadion und erhält dort den Drohbrief. Noch einen von, wie heißt der noch? Hades Sabara, der Name des Täters. Immer noch. Ja, sie erhält den Drohbrief und bittet in Gedanken darum, dass Sherlock Holmes ihr zur Hilfe kommt. Und ob der denn nun zur Hilfe kommt, das erfahren wir in Kapitel 749. Das ist dann schon das siebte Kapitel zu diesem Fall. Das ist jetzt gerade so in Japan raus und ich weiß da noch nichts Genaues drüber. Ich hänge da ein bisschen hinterher. Aber das werdet ihr auf jeden Fall noch erfahren, wenn ich dann nächstes Mal auch wieder darüber spreche. Und auf jeden Fall haben wir schon sieben Kapitel und das siebte Kapitel ist nur nicht das Ende. Das heißt, es geht diesmal richtig lange. Oder vielleicht auch nur 8 Kapitel, aber das wäre auch schon neuer Rekord. 7 war ja bisher der letzte Rekord mit Heiji und Kasua und so weiter und dem Dämonenhund da und so weiter. Wisst ihr alle, habt ihr, wenn ihr den Concast fleißig gehört habt. Ja, soweit das Kapitel 748. Ich finde das eigentlich sehr gelungen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann da auch 4 von 5 Detective Boys Abzeichen geben. Also es geht wieder ein bisschen bergauf mit dem Manga, nachdem ich ja letztes Mal so ein bisschen nicht ganz so angetan von der Story war und da auch ein paar weniger Detektivabzeichen vergeben musste. Aber diesmal ist es schon richtig gut und es kommt dann langsam zum Ende und wird ein bisschen spannend und das ist gut. Und ja, ich freue mich da schon, wie das aufgelöst wird und ich weiß nicht, ob du das Kapitel schon gelesen hast. Ich denke mal nicht, ne? Ich lese selbst keine Mangas, gebe ich ehrlich zu. Und ja. Okay, dann kannst du es wahrscheinlich auch nicht bewerten. Das verzeihen wir dir dann mal und das Oh, danke, großzügig. ist dann. Ja, soweit dann zu den aktuellen Kapiteln. Ihr werdet dann in den nächsten Wochen und Monaten, ich weiß ja nicht, wie lange dieser Fall noch geht, dann auch darüber informiert, wie das dann ausgeht und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Thema jetzt hier mal und ja, dann würde ich sagen, begeben wir uns nochmal ins Outro für diese Woche und dann beenden wir den Cast danach auch. Okay, dann sehen wir, nicht sehen, sondern hören wir uns gleich im Outro. So, hallo im Outro. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin der Sebastian. Ah, machst du heute auch mit? Nein, ist Ja. schon gut. Ja, Christian ist heute nicht da. Der hat ja immer sonst so tolle Themen fürs Outro. Ich denke mal, heute halten wir uns mal ein bisschen kürzer hier und da können wir in den nächsten Wochen auch mal wieder Darf ich was was. vorschlagen? Ja, schlag was vor. So, was machst du denn dieses Wochenende? Was ich dieses Wochenende mache, ich gucke Fußball und hoffe, dass Bremen gegen Hamburg gewinnt. Die haben ja letztes Mal voll versagt gegen Hannover. Ja, ich weiß. Aber ich finde es das gut, dass Mainz da an der Spitze steht. Also das muss ich ehrlich mal sagen. Ich mag Mainz und auch Dortmund. Also die spielen sehr guten Fußball. Ja, die sind nicht schlecht. Zurzeit, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe mal, dass sie auch ein bisschen länger noch da oben drin bleiben und nicht wieder die Bayern da so alles wegrennen. Aber naja, egal. Jetzt Die reden wir Bayern hier. sind. Die Bayern sind zum Schluss am ersten Tabellenplatz sein. Das, ja, das könnte Ja, so auf sein. jeden Fall. Mainz kann Zweiter, Dortmund Dritter und bla. Hahaha. Bremen natürlich Erster. Bremen Also. 18. Nein. Schalke ist 18. Das ist. Ich meine zum Ende der Saison. Ja, zum Ende der Saison auch. Also, da ändert sich nichts mehr. Glaubst du, die holen noch Logisch ein paar nicht. Punkte? Ach, haben die schon, ne? Die haben Ja, gegen 3 Punkte Freiburg haben sie gewonnen. letztens geholt. Mann, Durch, glaube ich. das war toll mit den Witzen immer über Schalke und so. Also. Egal. Oh. Ich sage nur, Okay. was hat ein einjähriger Marienkäfer, was Schalke nicht hat? Ja, ein Punkt. Ja. Ja, soweit zum Fußball. Ich kann noch mal erzählen, was ich mir denn für Anime letzte Woche angeguckt habe. Ich habe mal angefangen mit Elfenlied, also ein sehr guter Anime, kann ich irgendwie nur empfehlen. Hat zwar nur 13 Episoden, aber ich habe mir jetzt die ersten 3 angesehen und bin schon sehr angetan. Also ich will auch wissen, wie es weitergeht. Und werde mir, wann es nur geht und wann ich Zeit habe, da auf jeden Fall die nächsten Episoden noch angucken. Und sogar mit deutschem Dub, also mit deutschen Synchronsprechern. Und also, ja, das ist sehr gelungen, kann ich nur empfehlen. Bisschen blutig und so. Ich glaube, meistens ist ab 18 oder so. Ich weiß gar nicht, ab 16 oder so auf jeden Fall. Den dürfen Das. wir den noch nicht schauen. Ja, passt schon. Weiß keiner. Böser Junge. Nein, das hört sich den Cast niemand, also das weiß keiner. Ja, dann habe ich natürlich noch Conan geguckt. Haha, was für ein Wunder. Nein, ich habe auch noch vor, die letzten Death Note-Episoden mir nochmal anzugucken. Ich habe nur den Manga gelesen, will nochmal gucken, wie die Anime-Version davon gemacht haben. Und dann natürlich habe ich auch noch die neueste Folge von High School of the Dead gesehen. Also das gefällt mir sehr gut und habe ich jetzt auch hier sehr große Rückmeldung bekommen bei uns im Chat. Also Marcel guckt sich das ja auch mal an und jetzt haben wir auch Sache dazu. überredet. Und Christian guckt sich das auch an. Der kann leider auch nächstes Mal was drüber erzählen, wie er das denn so findet. Und ja. Was ich mir noch auch noch angucken will, sind die Evangelion-Filme. Also die sind auch, ich denke mal, ein Muss für mich. Sind zwar lang, sind ja Filme, aber ja. Ich weiß nicht, ob du bist du überhaupt für andere Anime auch interessiert oder guckst du nur Detective Conan oder wie ist Nee, das? One Piece noch. One Piece eigentlich noch. Ja, One Piece gucke ich auch, also ich mag die aktuellen Handlungen nicht so, aber was soll's. Und neben One Piece und Conan nichts? Oder? Aber Death Note hast du gesehen, ne? Komm. Nein, habe ich nicht. Also, Nein? Christian wollte mir irgendwie den Link geschicken, aber hat er bis heute nicht getan, worüber ich auch enttäuscht bin. Jetzt kann man hier mal ein bisschen lästern, so wenn er nicht da ist. Genau. Ja. Und hast du denn alle One Piece Folgen bis heute schon geguckt? Nee, ich hänge gerade da, wo die zeigen, wo denn die anderen Strohhüte alle sind. Also. Ach nee, das habe ich übersprungen, weil das fand ich jetzt nicht so interessant, weil im Endeffekt finden die sowieso bald wieder zusammen und deswegen habe ich mir das nicht Ja, die angetan. finden auf jeden Fall wieder zusammen. Aber ich finde es irgendwie doof. Also ich spoilere jetzt hier mal, wenn jemand One Piece noch nicht geguckt hat, so weit wie ich jetzt. Also ich bin ja schon ziemlich hinten. Aber wenn jemand noch weiter hinten ist als ich und nur die Deutschen, dann soll ich jetzt. Ich spreche meine Spoilerwarnung hier für alle One Piece-Fans aus. Also wenn Nami auf einer Wetterinsel ist und Sanji auf einer Tundeninsel und Brook auf so einer Satan-Insel, dann ist das schon ziemlich schlecht gemacht. Da muss ich. Also wenn das so weitergeht, dann reiche ich bald einen Beschwerdebrief da ein bei Oda oder wie der heißt, Oda Sensei. Und das, also ich meine mal, wie kann man auf so eine Idee kommen, Nami auf eine Wetterinsel packen? Ist zwar toll für Nami, aber das ist ja so unwahrscheinlich, dass denn jemand, der da durch die Gegend geschleudert wird, ausgerechnet da landet, wo er auch hin will. Also, meine Meinung. Das ist irgendwie so unrealistisch und ich hoffe mal, dass sie sich dann irgendwas. Dass das nicht jetzt so in diesen unrealistischen Krams endet. Das hat mich auch schon in diesem Turm da gestört. Wie heißt der denn noch? Impel Down, wo die dann, wo Ruffy da sterben Ja, müsste mit dem Gift genau. und so. Und dann wurde er einmal mit Hormonen da irgendwie wiederbelebt und so. Hä, ich meine, was Ja, ist das denn das für ein war richtig Scheiß? schwachsinnig. Fand ich Ja, auch richtig also. schwachsinnig. Früher hat das alles mal noch Sinn gehabt, was da passiert ist und so. Und jetzt ist irgendwie nur noch so, irgendwie. Ich weiß nicht, ob die da irgendwie Geld mit verdienen, irgendwie. Also, das ist irgendwie unerklärlich, was die aus der. Oder was Oda aus der Serie macht, also. Ja. Naja, weißt du eigentlich, wie die Folgen, also ob nochmal, wann die neuen Folgen erscheinen? Weißt du das? Nein, also ich weiß es nicht, also. Ich hänge ja auch noch ziemlich weit hinterher, da kann ich ja. Und ich habe auch vor, wenn ich die Folgen geguckt habe, dann wieder auf den Manga umzusteigen, damit ich mir dann jede Woche wieder die neuesten Manga-Kapitel reinziehen kann, so wie es bei Conan ja immer mache. Oder gemacht habe. Jetzt bei London hänge ich gerade auch teilweise hinterher, weil mich die Story irgendwie nicht so packt. Das ist irgendwie mich wieder so ein Endlosfall. Ja. Ja, das ist echt voll sinnlos und endlos, weil da kommen die nur so, da alles um heißen Brei herum und das nervt halt alles. Wo jetzt bei Conan oder bei One Piece? Oder? Na, bei allen Animes halt Nee, bei überall Death und Note dann. ist das nicht. Also. Guck dir mal Death Note an. Also, das Och, ist mein heißer Death Tipp Note ist hier. das Beste. Hä? Kannst mir den Link danach nach dem Cast hier schicken. Ja, mach ich. Nee, ich weiß ja selber nicht, wo es sie gibt. Also, ich habe die auch mit über Christian bekommen. Christian, ich hoffe, du gibst mir den Link, soweit du den Was, wieso Cast überhaupt Link hörst. hier? Lauf mal in den Laden und kauf dir die Folgen. Also, ja, hier war ehrlich. Außerdem, ich dachte, ich Also, werde ich muss ja gefunden. mal zu meiner Verteidigung hier sagen, nicht, dass ich hier irgendwie jetzt angezeigt werde. Ich habe mir den Manga gekauft, alle 13 Bände plus Sonderband, habe die erste DVD zum Realfilm hier stehen und wollte nur mal mit den Episoden vergleichen, wie denn die Handlung so ist. Also, nicht, dass ihr jetzt denkt, hier alle, der zieht sich hier böse was aus dem Internet oder irgendwie so. Also, ich wollte nur mal. So ein bisschen da gucken und mir das Ende mal angucken, wie das denn angeblich ist, das im Anime anders gemacht. Und da habe ich jetzt nicht auch noch das Geld zur Verfügung, dass ich mir da jetzt noch das andere hier Dings Also den ich weiß auch Anime. noch, was du meinst. Ja, erzähl du zu Ende. Erzähl du zu Ende. Nee, nee, ich bin schon zu Ende, also erzähl ruhig. Na, ich muss auch noch was zu meiner Verteidigung sagen. Also was ich mache, ist auch nichts Illegales. Also ich gucke mir die höchsten bei YouTube an und ziehe mir die, wenn sie mir sehr gut gefallen, runter. Aber das ist auch nicht illegal. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und habe recherchiert und habe gehört, dass wenn man bei YouTube was runterladet, halt für den privaten Gebrauch, also das nicht strafbar ist. Ja, habe ich auch gelesen. Also, Death Note ist er ja nicht. Das wird ja schon alles gestrichen, da glaube ich. Also, da gibt es nur noch so coole Trailer und so. Also, und Openings und so. Also, naja. Ich wollte noch was erwähnen wegen der Buchmesse. Die ist ja in 2 Wochen. Da sind wir als Detective Conan Wiki, Detective Conan Forum, Detective Conan Cast, nee, Conan Cast und Detective Conan News Blog vertreten und werden dort auch anwesend sein, zahlreich. Am Samstag, den letzten Samstag von dieser Buchmesse. Und ich denke mal, ich weiß nicht, falls ihr uns mal treffen wollt und so, falls ihr uns seht, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie wir aussehen, also falls ihr uns mal treffen wollt, ich werde irgendwo wahrscheinlich nochmal so einen Termin, so einen Treffpunkt freigeben, irgendwo, wo wir uns dann treffen können. Sonst auf jeden Fall treffen, sind wir auch ganz sicher irgendwann bei dem Stand von Egmont, Manga und Anime, also EMA, die ja Detective Conan veröffentlichen, die haben da auch einen Stand und da werden wir auf jeden Fall als Detective Conan-Gemeinde mal vorbeischauen. Ist ja auch Detective Conan und uns da mal schlau machen, was dann so mit Detective Conan ist und dann auch im Conancast natürlich darüber berichten. Das ist Halle 3.0 F174. Für alle, die es nicht wissen, habe ich so auf Ich habe noch mal eine der. Frage. Ja? Wann sollen die Buchmesse stattfinden? Also, die findet jetzt ja vom 6. bis 10. Oktober statt und dann sind wir da am 9. oder 10. oder so, glaube ich. Auf jeden Fall am letzten Samstag da. Den ganzen Tag. Na, da kann ich ja leider nicht dabei sein, da ich ja noch Schule habe bis zum 18. leider und nur 5 Tage Ferien habe. Ja, das ist schon scheiße. Ja, Ja, ich habe da gerade dann gibt es Ferien halt. anfangen, da passt das. Also. Ja, du hast Glück. Ich muss Tja. für Klausuren lernen und ja. Naja, also ich wollte nochmal das erwähnen, falls wir uns da, ich werde dann auf jeden Fall noch irgendwas hinschreiben und so weiter und so fort. Nächste Woche machen wir mal frei, haben wir uns mal so gedacht. Und dann gibt's in 2 Wochen machen wir auch wieder frei, da ist ja die Buchmesse. Da fahre ich dann am Freitag gleich nach der Schule los und nach Frankfurt oder Darmstadt oder wo auch immer ich hinfahre. Da gibt's dann auch keinen Conancast, aber wir hören uns dann definitiv in 3 Wochen wieder. Ich denke mal, wir machen da auch einen News-Podcast und greifen dann nochmal so auf, was dann auch wieder passiert ist bei Detective Conan und so weiter und so fort. Und auch mit dem Schreibwettbewerb, der ja zu Ende sein wird. Also meldet euch da auf jeden Fall an, wenn ihr dann noch mitmachen wollt. Und ja, also ihr wisst dann ja, die nächsten beiden Wochen gibt es dann leider keinen Conan-Cast. Also dieser ist jetzt der letzte vor unserer Herbstpause. Habe ich das einfach mal genannt. Ja. Danach werdet ihr auf jeden Fall wieder von uns hören. Und ja, also wir hören nicht auf, wir sind nur in der Pause. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch für diesen Conan Cast und ja, dann verabschiede ich mich und sage dann Tschüss, bis zum nächsten Mal. Von mir auch. Okay.